Mal ganz oben, mal tief unten. Mancher Spieltag wird zur Qual. Manchmal feiern, manchmal leiden. Schalker haben keine Wahl. Oh, oh, oh, oh. Berg und Tannen ist 04. Die Stadionbahn ist rappelvoll, Patienten ohne Zahl. Wir glühen uns den Motor vor, kein Pilz wird bei uns schal. Die Zuversicht ist riesengroß, drei Punkte müssen her. Wir schreien uns das Stimmbandrund, dann ruhig sein fällt uns schwer. Mal ganz oben, mal tief unten, mancher Spieltag wird zur Qual. Manchmal feiern, manchmal leiden, Schalker haben keine Wahl. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Berg und Tannen ist 04. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Berg und Tannen ist 04. Doch lässt die Truppe uns im Stich und hat einen schlechten Tag. Dann rütteln wir mit Stimmgewalt die Jungs wieder wach. Hat man dann trotzdem mal verloren, schleicht man nicht still nach Haus. Man feiert weiter, jetzt erst recht, und holt den Flachmann raus. Mal ganz oben, mal tief unten, mancher Spieltag wird zur Qual. Manchmal feiern, manchmal leiden, Schalker haben keine Wahl. Oh, oh, oh, oh, oh. Berg und Tannen ist 04. Wir verpassen nie ein Spiel und gehen.